Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss ist alle Wiederkehr. Die Zukunft liegt in Finsternis und macht das Herz uns schwer. Der Himmel wirbt sich übers Land, Ade, auf Wiedersehen. Wir ruhen alle in Gottes Hand, lebt wohl, auf Wiedersehen. Die Sonne sinkt, es steigt die Nacht, vergangen ist der Tag. Die Welt schläft ein und leise wacht der Nachtigallenschlag. Der Himmel wölbt sich übers Land, Ade, auf Wiedersehen. Wir ruhen all in Gottes Hand, lebt wohl, auf Wiedersehen. Nehmt Abschied, Brüder, schließt den Kreis, das Leben ist kein Spiel. Nur wer es recht zu leben weiß, gelangt ans große Ziel. Der Himmel wird sich übers Land, Ade, auf Wiedersehen. Wir ruhen all in Gottes Hand, leb wohl, auf Wiedersehen.